Good morning, my wonderful friends. Guten Morgen, meine wunderbaren Freunde. Who have an inheritance eternal. Die ein ewiges Erbe haben. Cannot be defiled, cannot be messed up forever. Das nicht beschmutzt werden kann, das auch niemals mehr verdorben werden kann. Now look at verse 5. Schauen wir uns Vers 5 an. Through our faith, durch unseren Glauben, the mighty power of God constantly guards us until our full salvation. Bewahrt uns die mächtige Kraft Gottes beständig, bis unsere vollständige Erlösung bereit ist. Is ready to be revealed in the last time. Um in der letzten Zeit offenbart zu werden. You know, guys, I have been thinking. Ich habe über Folgendes nachgedacht. Only thinking. Nur nachgedacht. And not doing. Nicht bereits getan. I might be thinking for a long time. Und das schon wirklich lange. But I've been thinking of writing a book about the perfect unity of divinity and humanity. Ich habe darüber nachgedacht, ein Buch über die vollkommene Einheit zwischen Gottheit und Menschheit zu schreiben. This is something. And of course, you must have heard me say it many times. Das ist etwas, du hast mich das sicherlich schon oft sagen hören. But this is something that's become a real passion of my life. Aber das ist etwas, das zu einer echten Leidenschaft in meinem Leben geworden ist. You know, God without you nothing, you without God nothing. Gott ist ohne dich nichts und du ohne Gott nichts. You know, we have to reject the idea that God is going to move in this world by himself. Wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass Gott allein in dieser Welt etwas bewegen, etwas bewirken wird. God sent revival. Gott schickt Erweckung. So one day God sits in heaven and says, you know what, they've asked me for so many decades, I think I'm just gonna bring a revival. Eines Tages sitzt Gott also im Himmel und sagt, weißt du was, sie haben mich so viele Jahrzehnte lang darum gebeten, ich denke, ich werde einfach eine Erweckung bringen. Guys. Leute. Now, I actually used to believe in revival. Auch ich habe tatsächlich an eine Erweckung geglaubt. Because I used to believe what other people told me. Weil ich glaubte, was andere Leute mir gesagt haben. Let's pray for revival. Lasst uns für eine Erweckung beten. But then one day I began to study revivals. Dann habe ich eines Tages angefangen, Erweckung zu studieren. In the history of the church. In der Geschichte der Kirche. The Welsh revival. Die walisische Erweckung. You know, and all the different revivals. Und all die anderen Erweckungen. And you know what I found out? Und weißt du, was ich herausgefunden habe? I found out that a revival that experienced that happened in the history of the church. Ich fand heraus, dass eine Erweckung, die in der Geschichte der Kirche stattfand, it actually never was a sovereign move of God. Eigentlich nie eine souveräne Bewegung Gottes war. This really began to cause me to think. Das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. I started to then study this from the point of view of the finished work of the new covenant. Ich begann, dies unter dem Gesichtspunkt des vollendeten Werkes des neuen Bundes zu untersuchen. And this has caused a conviction to be born in me, which I have continually fed. Das hat in mir die Überzeugung entstehen lassen, die ich immer wieder genährt habe. That nothing significant takes place in this world. Dass nichts Bedeutendes in dieser Welt geschieht. Unless it's a perfect union of divinity and humanity. Wenn es nicht eine vollkommene Einheit, eine perfekte Vereinigung von Gottheit und Menschheit ist. You know, as long as people and God worked perfectly together, that was a great move of God in the earth. Solange Menschen und Gott perfekt zusammenarbeiteten, gab es eine große Bewegung Gottes auf der Erde. Why did revivals in church history stop? Warum haben Erweckungen in der Kirchengeschichte aufgehört? Ah, because God worked so hard in the revival that he got tired. Ah, weil Gott so hart an der Erweckung gearbeitet hat, dass er müde wurde. He one day said, guys, can't do it anymore, I'm too tired. Eines Tages sagte er, Leute, ich kann das nicht mehr machen, ich bin zu müde. Done that too long. Ich habe das zu lange gemacht. Actually, they stopped because the humanity didn't continue to work perfectly with the divinity. In Wahrheit hörten sie auf, weil die Menschen nicht mehr perfekt mit der Gottheit zusammenarbeiteten. If you study church history, you will find out. Wenn du die Kirchengeschichte studierst, wirst du das herausfinden. So this is why it's become such a passion that we do our part, he does his part, and together we bring his purpose to pass. Das muss zu Leidenschaft werden. Wir tun unseren Teil, er tut seinen Teil und wir verwirklichen gemeinsam seinen Plan. And this is exactly what the Apostle Peter expresses here. Das ist genau das, was der Apostel Petrus hier zum Ausdruck bringt. He doesn't say your faith guards you until your full salvation. Er sagt nicht, euer Glaube bewahrt euch bis zu eurer vollen Errettung. Neither does he say the mighty power of God guards you until your full salvation. Auch sagt er nicht, die mächtige Kraft Gottes bewahrt euch bis zu eurer vollen Errettung. Look what he says. Schau, was er sagt. Through our faith, durch unseren Glauben, there is the humanity. I have to choose to activate my faith and belief. Da ist die menschliche Seite. Ich muss mich dafür entscheiden, meinen Glauben zu aktivieren und zu glauben. The mighty power of God constantly guards us. Die mächtige Kraft Gottes bewahrt mich ständig. Take the humanity out, your part, it means you walk by faith. Nimm den menschlichen Aspekt heraus, dass es deine Aufgabe ist, im Glauben zu gehen. And the mighty power of God will not guard you until salvation. Dann wird dich die mächtige Kraft Gottes nicht bis zur Erlösung bewahren. But take the mighty power of God out. Aber wenn du die mächtige Kraft Gottes rausnimmst, and your faith is not going to get you saved either. Wird dein Glaube dich auch nicht retten. Faith in what? Glaube an was? Faith in whom? Glaube an wen? See, that's why I cannot agree, and that's my theological point of view. Deshalb stimme ich folgendem nicht zu, und das ist mein theologischer Standpunkt. I cannot agree, once saved, always saved. Ich kann weder zustimmen, einmal gerettet, immer gerettet. Neither do I agree that you can lose your salvation. Ich glaube aber auch nicht, dass du deine Erlösung verlieren kannst. Now this confuses people. Das verwirrt die Menschen. Because either people believe you can lose your salvation, or people believe once you're saved, you're always saved. I believe neither of those two. Denn entweder glauben die Menschen, dass man sein Heil verlieren kann, oder sie glauben, dass man immer gerettet ist, wenn man einmal errettet wurde. Ich glaube weder das eine noch das andere. I believe the mighty power of God guarantees my salvation through the new covenant. Ich glaube, dass die mächtige Kraft Gottes meine Errettung durch den neuen Bund garantiert. But I have to continue to access that by faith. Aber ich muss weiterhin durch den Glauben darauf zugreifen. You see, you can't lose your salvation, but you can choose to stop believing. Du kannst dein Heil nicht verlieren, aber du kannst dich dafür entscheiden, nicht mehr zu glauben. So God's not gonna reject you. Gott wird dich nicht zurückweisen. Once you were in Christ through the new covenant, God will never walk away from you. Wenn du einmal durch den neuen Bund in Christus bist, wird Gott dich nie wieder verlassen. But God makes it clear, it's through your faith that the mighty power of God guards you. Aber Gott macht deutlich, dass die mächtige Kraft Gottes dich durch deinen Glauben beschützt. So as long as you keep believing, the power of God will hold you. Solange du also glaubst, wird die Kraft Gottes dich halten. But if you make the choice and say, God, I don't believe in the cross, I don't believe in the sacrifice, I don't believe in that. Wenn du dich aber entscheidest und sagst, Gott, ich glaube nicht an das Kreuz, ich glaube nicht an das Opfer, daran glaube ich nicht. God will say, all right, if you choose not to cooperate with me, then there's nothing I can do. Dann wird Gott sagen, in Ordnung, wenn du dich entscheidest, nicht mit mir zusammenzuarbeiten, dann kann ich nichts tun. This gives me an incredible security because I know my salvation is secure through Jesus Christ. Das gibt mir eine unfassbare Sicherheit, weil ich weiß, dass meine Erlösung durch Jesus Christus sicher ist. But it gives me an incredible sense of responsibility, I have to continue to walk by faith. Aber es gibt mir auch ein erstaunliches Gefühl der Verantwortung, dass ich weiterhin im Glauben wandeln muss. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.